Selbst im Tod bewies Petrosino noch einmal seine Ehrlichkeit. Nach 26 Jahren bei der Polizei hatte er seiner Familie praktisch keinerlei Ersparnisse hinterlassen. Großzügig beantragte Little Tim Sullivan im Stadtrat, Adelina eine Witwenrente von $2000 zuzusprechen. Gegen die $50.000 für Binghams Geheimdienst legten seine Verbündeten und er ihr Veto ein. Der New York American gründete einen Hilfsfonds für Adelina. William Randolph Hearst spendete $500. Seinem Beispiel folgten auch Richter des Obersten Gerichtshofs von New York, Stadträte, Bürgermeister, der Präsident der Columbia University sowie der jüdische Bankier und Philanthrop Jacob Henry Schiff. Auch Petrosinos alter Freund Enrico Caruso spendete $100 zu Ehren von Petrosinos vortrefflichem Einsatz nicht nur für Amerika, sondern auch für Italien. Schnell kam es zu neuen Repressalien gegen Italiener. Das Italien-Squad schritt zur Tat, bekleckerte sich dabei jedoch nicht mit Ruhm. Es marschierte in die Italienerviertel ein und führte Razzien durch, unter anderem in einer Taverne in der Monroe Street und einer Billardhalle in der Watt Street, wo 27 Italiener verhaftet und wegen Ruhestörung angeklagt wurden, obwohl sie nur friedlich ihre Freizeit dort verbracht hatten. Nacht für Nacht wurden die Verhaftungen fortgesetzt. In einem Tanzlokal in der Thompson Street und einem Friseurgeschäft an der First Avenue. Die Razzien, meldete die Sun, zielten angeblich darauf ab, größere Versammlungen von Italienern zu verhindern. Die Verhafteten wurden freigesprochen. Sachdienliche Hinweise auf Petrosinos Mörder fand man nicht. In Wahrheit schlug das Squad einfach nur wild um sich. Bei einer ähnlichen Razzia in Brooklyn wurden am 15. März so gut wie alle verhaftet, die sich im Gebäude aufhielten. Vorgeworfen wurde ihnen Wissen über die kürzlich erfolgte Ermordung eines weltweit bekannten Detectives. Auch diese Anklage ließ man später fallen.